Kundgabe 6187. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.02.1955. Ende einer Erlösungsperiode und Beginn einer neuen. Der Menschheitende ist bald gekommen. Eine Erlösungsperiode ist abgelaufen. Es beginnt eine neue Epoche. Ein neues Reich wird errichtet auf dieser Erde, die ein neues Aussehen erhält, durch völlig neue Schöpfungen sowie ein neues Menschengeschlecht, das gänzlich anders ist in seiner geistigen Reife, als die jetzt auf der Erde lebenden Menschen beschaffen sind. Es kommt eine Wende. Geistig und irdisch wird alles umgestaltet sein, wenn die neue Erlösungsepoche beginnt. Denn es wird alles in seine Ordnung zurückgeführt, die meinem Gesetz von Ewigkeit entspricht. Wie oft habe ich euch Menschen dieses schon vorausgesagt? Wie oft euch den Grund dessen, was kommen wird, erklärt? Und wie oft euch gewarnt und gemahnt vor einem falschen Lebenswandel, dass ihr den Ernst der Zeit begreifen sollet? Und ihr schenket meinen Vorstellungen kein Gehör, weil ihr nicht daran glaubet. Euer Unglaube aber hindert mich nicht an der Ausführung meines Willens, denn mein Plan liegt fest seit Ewigkeit, weil ihm nur eure Seligwerdung zugrunde liegt und weil ich wohl weiß, was euch dienet. Das Menschengeschlecht der Jetztzeit ändert sich nicht mehr. Es werden nur Einzelne meinen Worten Glauben schenken und nach meinem Willen zu leben sich bemühen. Die gesamte Menschheit aber ist auf einer Stufe angelangt, wo der Absturz in die Tiefe nicht mehr aufzuhalten wäre, wenn ich es nicht verhinderte durch einen letzten Rettungsakt, der wohl scheinbar ein Vernichtungswerk ist, doch immer nur die äußere Form vernichtet wird, dem darin gebundenen Geistigen aber die Möglichkeit gegeben wird, wieder aus der Tiefe zur Höhe zu gelangen. Auf einem Wege zwar, der äußerst leidvoll ist, aber sicher zur Höhe führt, während der Absturz in die tiefste Tiefe diese Möglichkeit ausschließt. Es ist ein gewaltiges Geschehen, vor dem ihr Menschen steht. Euer Leben wird beendet auf dieser Erde. Doch ihr könnet auf der neuen Erde wohl weiterleben in eurer gleichen Körperform, wenn ihr zu den meinen gehört. Ihr könnet aber auch den irdischen und den geistigen Tod erleiden, dass ihr eurer selbst nicht mehr bewusst seid, wenngleich ihr noch besteht und in härterster Form gebannt endlose Zeiten wieder verharren müsset, bis euch wieder das Leben gegeben wird, als Mensch auf dieser Erde. Zu den meinen aber gehören alle, die an mich glauben, innige Verbindung suchen mit mir durch ihren Willen und ihre Liebe, die mich als Vater anerkennen und meine Kinder sein wollen, die also willensmäßig zu mir stehen und darum auch meinen Schutz und meine Gnade erfahren dürfen in der letzten Zeit vor dem Ende. Zu den meinen gehören alle, die mich bekennen vor der Welt. Diese werden Leben und das Ende nicht zu fürchten brauchen. Sie werden als Bewohner der neuen Erde ein seliges Leben führen, wenn sie nicht zuvor noch abgerufen werden in mein Reich, das nicht von dieser Welt ist, wo ein ewiges, seliges Leben sie erwartet. Doch ein entsetzliches Los erwartet die Menschen, die ohne Glauben sind und keine Liebe haben. Sie können nicht anders als gerecht bedacht werden. Sie werden ernten, was sie säten auf Erden. Sie werden erhalten, was sie anstrebten. Die Materie wird sie fesseln, die sie begehrten mit allen Sinnen. Und endlose Zeiten werden sie darin schmachten müssen, bis ihnen wieder Erlösung wird. Amen.